Abschnitt 9 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Kaffee. Auch hier ist alles nur Betrug und Schein. Die Geige lügt, die Kellner gehen gemein. Das Wort noch, in Gesprächen ausgetauscht, macht uns nicht heiß, wir sind belauscht. Wir haben eine Aristokratie aus uns gemacht, gelenkig unser Knie. Wir wissen von der Nacht nur, dass sie tanzt, nicht, dass sie unsere Existenz zerfranst. Den Bettler vor dem windigen Portal sehen wir nicht an, das Bild ist schal. Und doch, im steten Trotz der Wiederkehr, der Spiegel, wie verkalkt sind wir und leer. Da stürzt ein Pferd, der Damm schluckt schwarzes Blut, und niemand hat mehr einen Funken Mut, dem Schmerzgeschmetter das Pistol zu ziehen. Was hilft dies uns, dass wir vor Ekel fliehen? Es stürzen tausend diese Nacht noch hin, die sich mit Faust und ausgetrotztem Kinn ein Dasein zimmerten. Wofür noch sind wir da? Wir fechten in den Wind. Wir häufen einen Chimborazo von Papier, nicht Waffen, und sind immer noch nur vier, nicht Millionen wieder diese Zeit. Der Strom der Not wächst bald zu breit. Eh nicht ein Wall von Fleisch die Brücke baut, seid auf der Gasse laut, auf allen Kanzeln zeigt das rote Tuch, durch jede Gurgel müssen wir den Fluch hindonnern, alte Ordnung stirb, ich höre nur Gezirp, das Herz in unserem Tun gefror, mit krummen Hörnern stößt der Morgen vor. Ende von Kaffee, aufgenommen von Margot.